Kapitel 27. Die Eigenliebe hindert den Fortschritt zum höchsten Gut hin. Erstens. Kennzeichen der Eigenliebe sind Habsucht, Ehrsucht, Ruhmsucht, Ausgegossenheit. Der Herr: Mein Sohn, du musst dich ganz für das Ganze hingeben und in nichts dir selbst gehören. Wisse, dass die Selbstliebe dir mehr schadet als irgendetwas in der Welt. Je nach der Liebe und Neigung, die du hegst, hängt dir jedes Ding mehr oder weniger an. Ist deine Liebe rein, einfältig und wohlgeordnet, werden die Dinge dich nicht gefangen halten. Begehre nicht, was du nicht haben darfst, und wolle niemals haben, was dich behindern und dir die innere Freiheit rauben kann. Es ist zu wundern, dass du dich mir nicht aus der ganzen Tiefe deines Herzens anvertraust, samt allem, was du begehren oder besitzen kannst. Warum verzehrst du dich in nutzloser Qual? Was mühst du dich ab mit unnützen Sorgen? Suche mein Wohlgefallen, und du wirst keinen Schaden erleiden. Begehrst du dieses oder jenes, und möchtest du einmal hier, einmal dort sein, um es besser und annehmlicher zu haben, so wirst du nie zur Ruhe kommen und auch nie ohne Sorgen sein. Allen Dingen haftet irgendein Mangel an, und überall findet sich ein Widersacher. Es hat wenig Bedeutung, irgendeinen äußeren Wert zu erwerben oder zu vergrößern. Besser ist es, ihn zu verachten und ihn samt seinen Wurzeln aus dem Herzen zu reißen. Das gilt nicht nur von Geld und Gut, sondern auch von der Ehrsucht und Ruhmsucht. Alles dieses vergeht mit der Welt. Der Ort schützt wenig, wenn es dir am Feuer des Geistes gebricht, und der Friede, den du draußen suchst, ist nicht von langer Dauer. Sein festes Fundament ist die innere Verfassung des Herzens. Das will sagen, wenn du nicht in mir stehst, kannst du dich zwar verändern, aber nicht bessern. Denn sobald sich dir ein willkommener Anlass bietet, findest du wieder, wovor du geflohen bist, ja noch mehr. Zweitens. Ich bete um seelische Läuterung und um die Weisheit des Himmels. Gebet um Reinigung des Herzens und um himmlische Weisheit. Der Knecht: Stärke mich, o Gott, durch die Gnade des Heiligen Geistes. Gib mir Kraft, dass ich stark werde, dem inneren Menschen nach, dass mein Herz alle unnütze Sorge und Angst abwirft und dass ich kein Spielball meiner vielen Begierden werde, die heute nach wertlosen Dingen, morgen nach Kostbarkeiten verlangen. Öffne mir die Augen für die Vergänglichkeit alles Irdischen, auch dafür, dass ich selber wie alle Dinge nur ein vorübergehendes Dasein habe. Nichts ist ja von Dauer unter der Sonne. Alles ist Eitelkeit und Drangsal des Geistes. Wie weise ist, wer so denkt. Herr, schenke mir die himmlische Weisheit, dass ich lerne, dich über alles zu suchen, zu finden, zu verkosten und zu lieben, alles andere aber so zu werten, wie es deiner weisen Ordnung entspricht. Gib, dass ich dem Schmeichler ausweiche und die Widersacher geduldig ertrage. Denn das ist hohe Weisheit, sich nicht von jedem Winde der Worte bewegen zu lassen, noch der sündhaft schmeichelnden Rede das Ohr zu öffnen. Nur so schreitet man auf dem eingeschlagenen Wege sicher vorwärts.